Hi, my dear friend. Hallo, meine lieben Freunde. We are still in 1 Corinthians 12. Wir sind immer noch bei 1. Korinther 12. So, let's go to the next. Lasst uns zum nächsten gehen. We're talking about the working of miracles, which the Bible literally doesn't describe what it is. Wir sprachen über das Wirken von Wundern, was die Bibel nicht genauer beschreibt. But it simply says it's one of the gifts in the church. Sie sagt einfach, dass es eine Gabe in der Gemeinde ist. So the Bible doesn't say what it is, just allow the Holy Spirit to do whatever he wants. Da die Bibel nicht genau sagt, was das ist, erlaube dem Heiligen Geist einfach, das zu tun, was er will. And he continues, and to another the gift of prophecy. Weiter heißt es, und einem anderen die Gabe der Prophetie. Here we could do devotionals until the end of the year. Darüber könnten wir den Rest des Jahres Andachten machen. That's what I've been teaching the church to operate in for decades. Darin zu wandeln lehre ich der Gemeinde schon seit Jahrzehnten. And we are thinking of doing a prophetic seminar sometime. Und wir denken darüber nach, irgendwann mal ein prophetisches Seminar zu machen. But look. Aber schau. The gift of prophecy is again not residing in anybody. Die Gabe der Prophetie residiert nicht in jemandem. It's a gift that the Holy Spirit has released in the body of Christ. Es ist eine Gabe, die der Heilige Geist im Leib Christi freigesetzt hat. Do you know what's interesting? Weißt du, was interessant ist? This is the only one of the gift that I find that the Bible says anybody can operate in. Das ist die einzige Gabe, die ich in der Bibel finde, von der es heißt, dass jeder sie ausüben kann. If you really keep going all the way through the end of chapter 14, wenn du bis zum Ende von Kapitel 14 weiterliest, in 1 Corinthians 14, verse 31, Paul says, everybody can prophesy. Sagt Paulus in 1. Korinther 14, 31, dass jeder prophetisch reden kann. It's interesting, he doesn't say that everybody can have any of the miracles at any time, but he says everybody can prophesy. Interessanterweise sagt er nicht, dass alle zu jeder Zeit irgendwelche Wunder haben können, aber er sagt, dass jeder prophezeien kann. So, let's first of all clear some wrong idea, misconceptions here. Lasst uns also zuerst mit ein paar falschen Vorstellungen aufräumen. Remember, it's a gift of the Holy Spirit, so it's not you speaking, it's the Holy Spirit speaking through you. Denk daran, es ist eine Gabe des Geistes, also sprichst nicht du, sondern der Heilige Geist spricht durch dich. Once you understand that, sobald du das verstehst, then it will also make the whole thing completely different. Verändert das alles. Because now the Holy Spirit is speaking through you and through your mouth. Denn nun spricht der Heilige Geist durch dich und deinen Mund. That's the first thing. Das ist das Erste. The second thing is this. Das Zweite ist, we typically think that prophesying has to do with the future, but that's not even true. Wir denken normalerweise, dass prophetisch reden mit der Zukunft zu tun hat, aber das ist nicht wahr. Now, can prophesying have to do with the future? Kann Prophetie mit der Zukunft zusammenhängen? Yes. Ja. But it does not have to be. Aber das muss es nicht. See, the Greek word for prophesying, it simply means this. Das griechische Wort für prophetisch reden bedeutet einfach, it means to speak forth. Weiter sagen. So, you hear something and then you speak that. Du hörst also etwas und sprichst es dann aus. So in the sense of the New Testament, prophesying simply means to hear God and then to say what he says. Im Sinne des Neuen Testamentes bedeutet prophetisch reden also, dass du Gott hörst und dann einfach aussprichst, was er gesagt hat. Now, God can speak about the past, the present or the future. Gott kann etwas über die Vergangenheit, Gegenwart oder Zukunft sagen. So as long as you hear God and then you say what God is saying, you've actually been prophesying. Solange du Gott hörst und das dann weitergibst, was er sagte, hast du in der Tat prophezeit. So then could we say, dann könnte man also sagen, when I spend time in the morning with Jesus and I hear him, wenn ich morgens Zeit mit Jesus verbringe und ihn höre, and then I go and share this with other people, have I been prophesying? Und es dann anderen Menschen mitteile, habe ich prophetisch geredet. Actually, we could say that. Das könnten wir tatsächlich sagen. Because we've spoken forth what God has said. Denn wir sagen weiter, was Gott gesprochen hat. What we have to know, understand is that here God is not speaking in general about prophesying. Wir müssen aber verstehen, dass es an dieser Stelle nicht um allgemeines prophetisches Reden geht. But he is talking about the Holy Spirit has given these 9 different gifts in the church. Sondern er spricht davon, dass der Heilige Geist der Gemeinde 9 unterschiedliche Gaben gibt. And one of these gifts is the gift to speak forth what God is saying. Eine der Gaben ist, das weiterzugeben, was Gott sagt. And it's always for the good of the whole body. Und das ist immer zum Nutzen des gesamten Leibes. Never. Oh, you must never forget that. Das darfst du nie vergessen. So while in a sense, whenever you say what God is saying, you're prophesying, here it's talking about specific gifts. Während du in gewisser Weise immer prophetisch redest, wenn du weiter sagst, was Gott zu dir sprach, geht es hier um eine bestimmte Gabe. So once we learn that the gift of prophecy, which means to hear God and to speak what God is saying, is available to us Christians. Sobald wir lernen, dass die Gabe der Prophetie, also weiter zu sagen, was wir von Gott hören, uns Christen zur Verfügung steht. That means we can all learn to flow in the prophetic gift. Können wir alle lernen, in diese prophetischen Gabe zu fließen? You know, unfortunately, leider, I think it might have to do with the immaturity of Christians. Ich denke, das hat mit der Unreife der Christen zu tun. We have made the gift of prophecy almost like a gift of spiritual fortune telling. Haben wir die Gabe der Prophetie fast zu einer Gabe der geistlichen Wahrsagerei gemacht? Ah, I don't really know what to do with my life. Prophesy to me. Ich weiß nicht, was ich mit meinem Leben machen soll. Gib mir ein prophetisches Wort. Ah, I don't know who to marry. Prophesy to me. Ah, ich weiß nicht, wenn ich heiraten soll. Gib mir ein prophetisches Wort. I don't know which job to take. Prophesy to me. Ich weiß nicht, welchen Job ich nehmen soll. Gib mir ein prophetisches Wort. This is not what the gift of prophecy is for. Dazu ist die Gabe der Prophetie nicht da. But unfortunately, in our immaturity, we always want somebody to prophesy something to us. Doch leider wollen wir in unserer Unmündigkeit immer, dass jemand uns ein prophetisches Wort gibt. But this should not be so, because it will keep us immature. So sollte es nicht sein, denn dann bleiben wir unreif. So, whenever the people of God come together, also immer wenn Gottes Volk zusammenkommt, all the different gifts are supposed to be released. Sollen all die verschiedenen Gaben fließen. One of them is the gift of prophecy, and it means to simply say to others what God is saying to us at that time. Eine davon ist die Gabe der Prophetie und das heißt einfach, dass wir anderen das weitergeben, was Gott uns in der Zeit gesagt hat. Once we really learn how the gift of prophecy operates, sobald wir lernen, wie die Gabe der Prophetie funktioniert, we can edify the body of Christ in a beautiful way. Können wir den Leib Christi auf herrliche Weise erbauen. Remember. Denk daran. It's not about giving direction. Es geht nicht um Richtungsweisung. Not about fortune telling. Und nicht um Wahrsagerei. It's simply saying what God is saying at that time to that person. Es ist einfach das weiterzugeben, was Gott in dem Moment zu jemandem sagt. Do you know why prophetic word should never be like this kind of direction, fortune telling, talking about the future. Weißt du, warum prophetische Worte niemals richtungsweisend oder wahrsagend in Bezug auf die Zukunft sein sollten? Because God will never take the responsibility of our own lives from us. Denn Gott wird uns niemals die Verantwortung für unser eigenes Leben abnehmen. But that's what we many times do when we try to get another prophecy. Aber das wollen wir oft, wenn wir noch eine weitere Prophetie haben möchten. Instead of us taking responsibility and learning to make smart decision, we want the prophet to give us a prophetic word of direction. Statt selbst Verantwortung zu übernehmen und zu lernen, kluge Entscheidungen zu treffen, wollen wir, dass der Prophet uns ein Wort der Richtungsweisung gibt. That's not the gift of prophesying. Das ist nicht die Gabe der Prophetie. That's Christian spiritual fortune telling. Das ist christlich-geistliche Wahrsagerei. So everybody can flow in that gift. Jeder kann also in dieser Gabe fließen. It's nothing to do with talking about the future and foretelling all sorts of stuff. Die nichts mit Zukunft vorhersagen oder Ähnlichem zu tun hat. It has to do with hearing God from a brother and then sharing the heart of God. Sondern bedeutet, von Gott für meinen Bruder zu hören und dann das Gehörte weiterzugeben. See you tomorrow. Bis morgen!